Es ist 14 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Michaela Rensing. Guten Tag. Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine vorläufige Regelung für die kostenlosen Corona-Schnelltests auf den Weg gebracht. Seit heute können alle Bürgerinnen und Bürger einen solchen Test einmal pro Woche machen. Die Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums gibt nun die Anforderungen an und nennt die Stellen, wo die Tests gemacht werden können. Christoph Ulrich, WDR-Landespolitik. Die Regelung klingt zunächst logisch. Überall dort, wo man bisher auch kostenpflichtige Schnelltests durchführen konnte, kann man dies nun auch kostenfrei einmal die Woche machen. Also zum Beispiel bei Ärzten, in Apotheken oder bei Rettungs- oder Hilfsorganisationen, sofern sie dies anbieten. Abgerechnet werden die Tests über die Kassenärztliche Vereinigung. Positive Testergebnisse müssen gemeldet werden. Die Verfügung gilt erst einmal eine Woche, bis weitere Details mit dem Bund geregelt sind. Unklar ist jedoch, ob die genannten Stellen überhaupt genug Tests anbieten können und auch insgesamt logistisch auf die möglicherweise steigende Nachfrage vorbereitet sind. Der CDU-Politiker Löbel gibt sein Bundestagsmandat auf. Löbel war unter Druck geraten, weil er an der Vermittlung von Schutzmasken viel verdient hatte. Nun sagte er, mit der Niederlegung seines Mandats wolle er Schaden von seiner Partei abwenden. Sophie von der Tann, WDR Berlin. Der baden-württembergische CDU-Politiker hatte zuvor bestätigt, dass er an Geschäften mit Corona-Schutzmasken beteiligt war. Seine Firma hat demnach Provisionen in Höhe von fast 250.000 Euro für die Vermittlung von Maskenverträgen kassiert. Neben Löbel steht auch der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein im Fokus der Maskenaffäre. Beide hatten gestern bereits ihren Austritt aus der Unionsfraktion erklärt. Nüßlein will allerdings sein Mandat bislang bis zu den Bundestagswahlen behalten. Doch aus der Partei und Fraktionsführung kommen auch an ihn klare Forderungen nach einem sofortigen Rückzug aus dem Bundestag. CSU-Chef Markus Söder mahnte außerdem an, das Geld aus den Maskengeschäften zurückzugeben oder zu spenden, um auch moralisch reinen Tisch zu machen. Weitere Meldungen im Überblick. Die Kriminalität ist im vergangenen Jahr in NRW weiter zurückgegangen, auf den niedrigsten Wert seit 30 Jahren. In der polizeilichen Kriminalstatistik wurden rund 1.200.000 Straftaten registriert. Vor allem die Straßenkriminalität ging zurück. Häusliche Gewalt nahm dagegen zu. Innenminister Reul führte beides auf die Lockdowns wegen der Corona-Pandemie zurück. In Myanmar haben Sicherheitskräfte erneut auf Demonstrierende geschossen. Nach Medienberichten wurden dabei mindestens 5 Menschen getötet und weitere verletzt. Landesweit gingen erneut Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Militärputsch von Anfang Februar zu protestieren. Der syrische Präsident Assad und seine Frau sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das syrische Präsidialamt teilte mit, es gehe beiden den Umständen entsprechend gut. Sie hätten nur leichte Symptome und seien in ihrem Haus in Isolation. WDR aktuell. Aus der Region. Die Staatsanwaltschaft Paderborn ermittelt jetzt offiziell gegen eine Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes Höxter. Sie soll eine Akte im Fall des 100-fachen Kindesmissbrauchs von Lüchte nachträglich verändert haben. Oliver Köhler für WDR aktuell. Es geht um ein damals 8-jähriges Mädchen, das auf dem Campingplatz in Lüchte vergewaltigt wurde. Das Mädchen wurde in dieser Zeit vom Kreisjugendamt Höxter betreut. Eine Mitarbeiterin soll ihre Fallakte nachträglich verändert haben. Wie genau, will die Staatsanwaltschaft nicht sagen, sie sieht aber Anhaltspunkte zu einer strafbaren Handlung. Nach WDR-Informationen soll es darum gehen, wie das Jugendamt mit Hinweisen auf einen möglichen sexuellen Missbrauch umgegangen ist. Der Kreis Höxter teilte mit, dass man die Ermittlungen vollumfänglich unterstützen werde. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Es ist mal mehr, mal weniger stark bewölkt und es kann etwas regnen. In Olpe bei bis zu 3 Grad, in Bielefeld 6 und in Hamm bis 7 Grad. Morgen fällt etwas Regen, im Süden des Landes auch Schneeregen. Im Laufe des Tages wird es aber freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 9 Grad. Am Mittwoch ist es trocken, erst am Abend zieht Regen auf. Und der Donnerstag wird regnerisch und windig, aber milder, bis 13 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 2 Verkehrsservice. Es ist 14 Uhr, fast 5 Minuten. Wir starten mit der Autobahn 2 Oberhausen-Dortmund. Die ist zwischen Recklinghausen-Süd und Recklinghausen-Ost in beiden Richtungen voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt. Da wird eine Weltkriegsbombe entschärft, aktuell jeweils 3 Kilometer Stau vor den Abfahrten. Eine Umleitung führt über die A43, die A42 und die A45. A2 Hannover Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordost und Dortmund-Nordwest. Etwa 10 Minuten obendrauf, 4 Kilometer stockend. A4 Köln Richtung Herlen-Aachen zwischen dem Kreuz Köln-Süd und Köln-Klettenberg. Unfall etwa 10 Minuten plus, 4 Kilometer stockender Verkehr. Die Autobahn 31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Schermbeck und Dorsten nach einem Unfall gesperrt, 2 Kilometer Stau. A31 Gronau Richtung Oberhausen zwischen Schermbeck und Dorsten nach einem Unfall 2 Kilometer Stau. A42 Kamp-Lintfort Richtung Dortmund zwischen Castrop-Rauxel und dem Dreieck Castrop-Rauxel-Ost mehr als 10 Minuten plus 3 Kilometer Stau. A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen Castrop-Rauxel-Ost und Dortmund-Nordwest etwa 10 Minuten plus 3 Kilometer Stau wegen der Sperrung auf der A2. Und die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Nord etwa 10 Minuten plus 2 Kilometer. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Hier ist WDR 2. Das Mittagsmagazin mit Ralf Günther. WDR2-Hörerin Nicole aus Köln-Rodenkirchen schreibt zu den Geschäften, die heute in NRW wieder öffnen können. Also mir persönlich ist dieses Terminshopping zu doof. Was soll das auch? Ich darf alleine in einem Modeladen shoppen und danach fahre ich zum Einkaufen zum Discounter und bin umgeben von zig Menschen. Hä? Und Erika schreibt, genauso habe ich mir Einkaufen immer vorgestellt. Montag sage ich Hallo, wir haben heute einen Inzidenzwert von 69. Ich brauche Socken. Wann kann ich kommen? Oh, heute sieht schlecht aus. Morgen früh um 9.30 Uhr, da hätten wir noch 25 Minuten zu vergeben. Ach Mann, das ist doof. Da habe ich einen Termin für Kochtöpfe. Aber Mittwoch vielleicht. Und Mittwoch heißt es dann, tut uns leid. Jetzt ist der Inzidenzwert gestiegen auf 101. Wir machen zu. Wir sprechen gleich über dieses Shopping per Terminvergabe gegen 20 nach. WDR 2. Zusammen sind wir der Westen. Yeah. WDR 2. WDR 2. So lately, been wondering, who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your days, if a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Es ist 14 nach 14, das WDR 2 Mittagsmagazin ist hier. Kurzer Inzidenzienvergleich, wir hier in NRW haben eine Wocheninzidenz von rund 66. Italien liegt schon wieder bei rund 230 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hier im Westen wird langsam gelockert, in Italien wird wieder geschlossen. Jörg Seiselberg, WDR 2 Rom. Welche italienischen Regionen sind besonders betroffen? Ja, unter anderem Kampanien, die zweitgrößte italienische Region dort rund um Neapel, gab es ja schon länger Probleme. Jetzt ist die Region besonders heftig betroffen von den Neuinfektionen, aber auch im Krankenhaussystem gibt es Probleme. Deswegen hat man da jetzt die Notbremse gezogen. Ab heute auch dort rote Zone, wie auch die beiden Nachbarregionen Basilicata und Molise. Jetzt könnte man denken, das Ganze spielt sich dann nur im Süden Italiens ab, ist vielleicht ein begrenztes Problem. Dem ist nicht so. Auch im Norden verschärft sich die Situation. Bologna, Modena beispielsweise, zwei Städte, die zu roten Zonen erklärt wurden. In der Lombardei ein Inzidenzwert sogar von über 250, deswegen die Schulen geschlossen dort. Also in Italien kommt die Pandemie zurück und zwar mit Wumms. Also das nur für alle, die sagen, ach, wenn es wärmer wird, dann wird sich das Problem erledigen. Im Süden Italiens ist es schon recht warm. Woran liegt es denn, dass die Infektionszahlen in Italien wieder so stark gestiegen sind?

Das WDR2-Mittagsmagazin ist hier. 50% auf alles, vielleicht sogar auf Tiernahrung, Rabatte auf Winterklamotten zum Großteil. Alles, was jetzt wochenlang liegen geblieben ist, muss raus aus den Geschäften. Und jetzt haben die Läden tatsächlich auch wieder auf. Die landesweite Inzidenz liegt bei unter 100, nämlich bei knapp 66. Die Läden können also öffnen bei uns im Westen. Ein echtes Einkaufserlebnis wird es aber wohl eher nicht werden. Alles ist total durchgetaktet. Ingrid Zimmer, WDR2 aktuell. Also spontan ein paar neue Schuh kaufen ist nicht drin? Nee, eigentlich nicht. Einkaufen geht nur mit begrenzter Kundenzahl und Termin und das wird auch unterschiedlich gehandhabt. Viele Händler sagen, melden Sie sich bei uns oder machen Sie online einen Termin. Andere sagen, kommt her und dann gucken wir mal spontan vor Ort, ob ihr rein dürft. Es hängt immer davon ab, wie groß der Laden ist und wie viele Menschen sich schon angemeldet haben. Durch die Bank weg ist es aber so, es freuen sich alle Händler drauf, dass sie wieder aufmachen dürfen, aber nicht jeder will auch die maximale Kundenzahl reinlassen, wie dieser Buchhändler hier aus Münster. Laut Corona-Schutzverordnung dürfen einer pro 10 Quadratmeter sein. Wir haben etwas über 60 Quadratmeter, würde bedeuten 6 Kunden, aber ich bin mit dem Team noch in Diskussion, wie viel wir dann tatsächlich reinlassen. Wir möchten das etwas nach unten korrigieren. 4 oder 5. Der Trend geht zur 4. Und noch eins gilt für alle, es muss eine zeitliche Begrenzung fürs Einkaufen geben. Wie lange ist aber auch unterschiedlich. Und mit einer normalen Stoffmaske kommt man nirgendwo mehr rein. Es muss eine medizinische Maske getragen werden. Was ist denn, wenn sich die Corona-Lage verändert, wenn der Inzidenzwert steigt? Werden die Läden dann bei über 100 wieder zugemacht? Also beschwören würde ich im Moment nichts, aber es sieht schon so aus, als könnte man sich zum Beispiel fürs Wochenende ein paar Einkaufstermine machen. Denn grundsätzlich gilt die landesweite Inzidenz. Die liegt in NRW bei um die 65. Wenn man sich aber einige Städte und Kommunen anguckt, dann liegen ein paar deutlich über 100. Düren zum Beispiel, ne, 230, Hagen oder der Kreis Kleve. Aber auch da dürfen die Geschäfte aufmachen, denn es gilt ja der Wert für ganz NRW. Das alles ist aber nicht in Stein gemeißelt. Wenn die Kommunen denken, oh, jetzt müssen wir aber die Notbremse ziehen, dann können sie verschärfen in Rücksprache mit dem Landesgesundheitsministerium. Also die meisten Händlerinnen und Händler sind froh, dass sie wieder öffnen können. Im Sauerland ist man da aber nicht ganz so euphorisch, denn die Einzelhändler dort sind auch abhängig vom Tourismus. Genau, und die Skilifte in Winterberg, die sind zu. Wenn man sich das Skigebiet anguckt da im Sauerland um Winterberg und Willingen, das ist ein Skigebiet, das halb in NRW und halb in Hessen liegt. Und das Land Hessen hat gesagt, okay, ihr dürft eure Lifte rund um Willingen wieder aufmachen. Und ein paar Kilometer weiter in Winterberg, die Skiliftbetreiber, die dürfen nicht öffnen. Das hat das Land NRW verboten. Die Betreiber aus Winterberg haben sich jetzt an die Landesregierung gewandt. Ingrid Zimmer, WDR 2 aktuell. Also die Geschäfte können wieder aufmachen bei uns im Westen. Der Trend geht zu 4 Kundinnen und Kunden gleichzeitig, haben wir gerade gehört, bei einem Buchladen in Münster. Also der Handel bleibt teils vorsichtig. Das ist WDR 2. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Und das ist neu auf WDR 2. The Weeknd. Save your tears. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. Why I broke your heart. Skechers Arch Fit. Entdecke die ultraleichten Sneaker der kalifornischen Kultmarke. Die speziell für beanspruchte Füße entwickelte Innensohle bietet ultimativen Komfort. Und die Schuhe sind sogar in der Maschine waschbar. Skechers Arch Fit. Erhältlich im Schuhfachhandel und auf skechers.de. Endlich wieder Glücksgefühle, endlich wieder zu Porta. Sichert euch 25% auf alle Möbel und Teppiche, ohne Wenn und Aber. Alle Infos rund um eure Shoppingmöglichkeiten und Click and Meet jetzt auf porta.de. Wir freuen uns auf euch. Porta. Nachrichten aus Ihrer Region, Deutschland und der Welt. WDR aktuell. Um 14.30 Uhr mit Michaela Rensing. Guten Tag. Die Landesregierung hat jetzt die Anlaufstellen für die kostenlosen Corona-Schnelltests bekannt gegeben. In einer Verfügung der Landesregierung heißt es, dass ab heute unter anderem Ärzte, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen mit der Durchführung beauftragt werden. Die Anzahl der Tests und der positiven Ergebnisse sollen den Gesundheitsbehörden täglich gemeldet werden. Die gemeldeten Straftaten sind im vergangenen Jahr in NRW weiter zurückgegangen, auf den niedrigsten Wert seit 30 Jahren. In der polizeilichen Kriminalstatistik wurden rund 1.200.000 Straftaten registriert. Vor allem die Straßenkriminalität ging zurück, häusliche Gewalt nahm dagegen zu. Innenminister Reul führte beides auf die Lockdowns wegen der Corona-Pandemie zurück. Der unter Druck geratene CDU-Politiker Löbel legt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung nieder. Er soll Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Masken zu Beginn der Corona-Pandemie erhalten haben. Eigentlich hatte Löbel sein Mandat behalten wollen. Nun gab er bekannt, er wolle Schaden von seiner Partei abwenden. In Myanmar haben Sicherheitskräfte erneut auf Demonstrierende geschossen. Nach Medienberichten wurden dabei mindestens 5 Menschen getötet und weitere verletzt. Landesweit gingen erneut Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Militärputsch von Anfang Februar zu protestieren. Das war WDR aktuell. Immer um halb aus Ihrer Region. Die Lokalzeit auf WDR 2. Nachrichten aus den Studios am Rhein und Ruhr mit Uli Spinnrad. Guten Tag. Düsseldorf. Ab heute können Kunden wieder in vielen Geschäften einkaufen nach dem System Click und Meet. Wer im Laden Kleidung, Elektroartikel oder Möbel kaufen will, bucht vorher ein Zeitfenster. Im Düsseldorfer Modehaus Bräuninger sind die Erfahrungen bisher sehr positiv, sagt Konzernsprecher Christian Witt. Zum einen, die Mitarbeiter, da sind heute Morgen Tränen geflossen und die haben Konfetti geschmissen für die ersten Kunden, weil sie einfach ja auch wieder Lust haben, hier zu arbeiten. Und die Kunden sind auch sehr, sehr positiv überrascht. Allerdings gibt es bei vielen noch eine gewisse Unsicherheit. Was darf ich denn? Wo muss ich mich anmelden? Also ich glaube, da müssen wir als Handel und auch die Politik noch deutliche Kommunikationsarbeit machen. Bei Bräuninger haben Kunden zum Beispiel 2 Stunden Zeit für ihren Einkauf. Rhein-Ruhr. Polizei und Staatsanwaltschaft ist heute ein Schlag gegen die Verbreitung von kinderpornografischem Material gelungen. Landesweit durchsuchten die Einsatzkräfte Wohnungen, unter anderem auch in Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen und Mönchengladbach. Insgesamt wurden über 400 Datenträger sichergestellt. Einige Beschuldigte haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Erwerb und die Verbreitung des kinderpornografischen Materials bereits gestanden. Wesel. Im Kreis Wesel wird am heutigen Weltfrauentag die Aufteilung der sogenannten Pflegearbeit unter Paaren thematisiert. Weil sich gerade in Corona-Zeiten vor allem Frauen und Kinder um Kinder, Haushalt oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, hat der Kreis einen Wegweiser erstellt. Mit ihm sollen Paare die Aufgaben fairer verteilen, sagt Monika Seibel. Es ist einmal so die Möglichkeit, diesen Wegweiser alleine für sich zu bearbeiten, aber auch gemeinsam. Es ist wie so ein kleines Arbeitsheft, wo man auch die Möglichkeit hat, selbst aktiv was einzutragen, wie zum Beispiel, wer ist für wie viele Stunden täglich aus dem Haus oder wer übernimmt die Routinearbeiten zu Hause. Im Essener Gruger Park sind zum Weltfrauentag Gemälde von furchtlosen Frauen wie Sophie Scholl ausgestellt. Und das Wetter, viele Wolken und örtlich auch Regen, ab und zu kann es mal auflockern, das Ganze bei kühlen Temperaturen, aktuell 7 Grad in Willich und Kleve. Morgen Vormittag gibt es erst etwas Regen, später wird es freundlicher bei 6 bis 9 Grad. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. Es ist 14.34 Uhr. Die Autobahn 2 Oberhausen-Dortmund ist zwischen Recklinghausen-Süd und Recklinghausen-Ost in beiden Richtungen voraussichtlich noch eine halbe Stunde gesperrt. Da wird eine Weltkriegsbombe entschärft. Aktuell 3 Kilometer Stau vor den Abfahrten. Eine Umleitung führt über die A43, die 42 und die 45. A2 Hannover Richtung Oberhausen zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordost und Dortmund-Nordwest nach Bergungsarbeiten etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer Stau. A4 Köln Richtung Herrenaachen zwischen Köln-Poll und Köln-Klettenberg Unfall etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer Stau.

Gut informiert in die neue Woche. Das WDR 2 Mittagsmagazin ist hier am Montag. Ein Video, das im Mai 2020 im vergangenen Jahr rund um die Welt gegangen ist. 8 Minuten und 46 Sekunden, der Kampf des schwarzen George Floyd um sein Leben. Sein Kopf auf den Boden gedrückt von Polizisten mit einem Knie im Nacken. Und er ruft immer wieder, I can't breathe, ich kriege keine Luft. Sein Tod damals hat der Bewegung Black Lives Matter großen Auftrieb gegeben gegen Polizeigewalt. Und heute beginnt der Prozess in Minneapolis gegen den weißen Polizisten Derek Chauvin. Thorsten Teichmann ist dort, WDR 2 in Minneapolis. Was steht in der Anklage, was wird dem Polizisten vorgeworfen? Dem Polizisten wird Mord zweiten Grades vorgeworfen. Und das bedeutet im Grunde, dass er George Floyd absichtlich mit Intention Verletzung zugeführt hat, den er dann erlegen ist sozusagen. Und der zweite Anklagepunkt ist Totschlag. Das ist alles sehr technisch. Die Menschen hier in Minneapolis, die auf die Straße gehen, sagen, es war Mord. Also sagst du, Menschen sind auf der Straße gegangen heute schon. Was hast du für einen Eindruck? Wie ist die Stimmung zum Prozessauftakt? Sehr verhalten und abwartend. Es kommen heute, glaube ich, deutlich mehr Menschen auf die Straße, als das am Wochenende hier in der Stadt der Fall war. Dieses Gerichtsgebäude ist ein Hochhaus in der Innenstadt von Minneapolis. Es ist weiträumig abgesperrt mit Zaunfeldern und Stacheldraht. Es gibt hier vor mir ein Tor. Dort wird dann auch der Angeklagte vermutlich reingefahren. Kameramänner haben sich dort schon postiert, um diese Szene einzufangen. Und auf der anderen Seite, schon auf der Kreuzung, stehen Protestierende, spielen laut Musik. Und der Verkehr wird da irgendwie nicht dran vorbeigeleitet, sondern fährt da mittendurch. Also es kann durchaus noch zu einigem Gewühl und zu einiger Aufregung heute führen. Und was passiert dann jetzt? Also gleich kommt der Angeklagte, sagst du, es hieß schon, der Prozess könnte noch mal verschoben werden? Das hängt damit zusammen, dass ein weiterer Anklagepunkt wieder aufgenommen werden muss. Mord dritten Grades, das ist ein geringerer Mordvorwurf. Es könnte auch daran liegen, dass bereits Sorge existiert, dass man die anderen Anklagepunkte womöglich nicht für ein Urteil durchbekommt. Denn alle haben den sozusagen Videobeweis gesehen und viele Menschen sind sich einig, es war Mord in dieser Stadt. Aber juristisch ist das wieder eine ganz andere Frage und eine ganz andere Auslegung. Und dementsprechend geht es heute entweder los mit der Auswahl der Geschworenen oder die Verteidigung von Derek Chauvin kann noch mal beantragen, dass die Sache verschoben wird. Thorsten Teichmann, WDR 2 Minneapolis. Dort geht heute der Prozess gegen den Polizisten Derek Chauvin los nach dem Tod von George Floyd im Mai vor einem Jahr. Hier ist WDR 2. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no find them. I've got no weit wir's schon geschafft haben, doch ich glaub's nur der Anfang. Keine Träne ist hier umsonst. Ich wein vor Glück wegen dem, was kommt. Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst, trag ich uns zwei in die Schuckepack. Wir müssen mit uns reden wie Dickschädel. Und wenn ich falle, wirst du mich heben. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, in dem du grad liegst. Ich bleib, geh durch Feuer und alle Zweifel, mit allen Träumen und all den Sorgen, heute, morgen und übermorgen. An deiner Seite will ich sein und alle Fehler verzeihen, mit allen Träumen und all den Sorgen, heute, morgen und übermorgen. Ich dachte immer, alles muss enden, doch für uns gibt's keine Grenzen. Ich seh 2050 vor meinen Augen, bin jeden Tag drauf, komm nicht aus dem Staunen. Wenn ich die ganze Welt verfluch, holst du mich raus mit Raketenschuh. Und wenn wir alles vor die Wand fahren, wird jeder sehen, wie's brennt, weil wir es waren. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, in dem du grad liegst. Will ich bleiben, geh durch Feuer und alle Zweifel, mit allen Träumen und all den Sorgen, heute, morgen und übermorgen. An deiner Seite will ich sein und alle Fehler verzeihen, mit allen Träumen und all den Sorgen, heute, morgen und übermorgen. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, íbamos a volar. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. La libertad. La libertad. El cielo, ábrelo ya, que ahora sabemos cómo ir a volar. Yo nunca olvidé lo que fui, siempre será parte de mí. El cielo, ábrelo ya. Eieiei, Thorsten Schorn kommt gleich. Bin ich alleine, Helmut Goethe ist dabei. Wir machen eine indische Nussmischung. Und wir haben so viele Highlights heute vor. Wir versuchen mal selbst so einen gratis Schnelltest zu bekommen, der ab heute bei uns in Nordrhein-Westfalen eigentlich überall verfügbar sein sollte. Eigentlich. Es ist Weltfrauentag. Mit Valeska Steiner von der Band Boy spreche ich darüber, wie es so ist, als Frau in der Popmusik zu sein. Aber das eigentliche Highlight des Tages wird gegen 16:45 sein. WDR 2, das Thema heute, das Interview von Meghan und Harry, zusammengefasst von einem gewissen Ralf Günther. Ja, nur getoppt von Thorsten Schorn. So ist es. Das war das WDR 2 Mittagsmagazin. Tschüss. Wann ist der Kunde König? Momi! Und wo? Bei Kaufland! Sparen wie ein König. Immer von Montag bis Mittwoch. Zum Beispiel mit Bärenmarke Haarmilch, die 1-Liter-Packung für jeden 79 Cent. Und niederländische Mini-Romaristentomaten Klasse 1, die 300-Gramm-Schale für nur 1,79. Dies und vieles mehr nur bei Kaufland. Ingrid! Ingrid! Da hat sich einer in den Finger getackert. Ja, guck mal, dein erster Einsatz als neuer Betriebsarzt. Aber ich kann doch kein... Kein Blut sehen. Natürlich nicht, klar. Finden Sie die passenden Mitarbeiter für Ihre Firma auf Indeed.com. Testen Sie jetzt die hervorgehobenen Premium-Stellenanzeigen und erhalten Sie zum Start von uns 75 Euro zurück. Lösen Sie Ihr Guthaben noch heute ein auf Indeed.com/Guthaben. Es gelten die AGB. Jetzt Termin vereinbaren für Ihre Traumküche. Vor Ort, im Werksstudio oder online, bequem von zu Hause.